etwas dran, Viktor. Verkauf ihm das Ganze. Vielleicht können wir uns danach noch einmal zusammensetzen und ruhig miteinander reden. Kann ich dich anrufen? Natürlich. Ihr beide seid wirklich fantastisch. Wir verschleudern diese Möbel, nur weil keiner von euch fähig ist, die simpelsten Dinge zu sagen. Oh, sie sind nicht so simpel. Verdammt noch einmal, jetzt sage ich es aber! Als er zu dir kam, Walter, wegen der 500 Dollar, die er für sein Studium brauchte. Aber Esther, das hat doch keinen Sinn. Aber das ist es doch, was zwischen euch steht. Vielleicht kann Walter es aufklären. Es muss doch einmal ein Ende haben. Er wird es nie zugeben, Walter. Aber er war furchtbar enttäuscht. Er hatte nicht einen Moment daran gezweifelt, dass du ihm das Geld borgen würdest. Und als du es ihm dann abgeschlagen Esther, hast... Esther, er hatte doch gerade erst begonnen zu praktizieren. Victor, bitte lass mich ausreden. Walter, du hattest bereits dein Haus. Du hattest dich etabliert. Stimmt das oder nicht? Na und? Er hatte das Gefühl, er konnte nicht. Nein. Ich konnte das Geld entbehren. Bitte, Victor, setz dich mal hin. Ich will es dir kurz auseinandersetzen. Ich finde es doch ganz sinnlos. Nein, wir müssen doch mal darüber sprechen. Wir haben es nie getan. Ich finde, wir müssen. Also, es war schäbig von mir. Aber dazu muss ich Folgendes sagen. Zwei oder drei Tage, nachdem du bei mir warst, rief ich an, weil ich dir nachträglich das Geld geben wollte. Wusstest du das? Wo hast du angerufen? Hier. Ich habe mit Papa gesprochen. Ich sah ein, dass ich mich schlecht benommen hatte und wollte... Ja, also wie dem auch sei, als ich hier anrief, sagte er mir, du hättest dich zur Polizei gemeldet. Ich sagte ihm, er dürfte das nicht zulassen, du wärst viel zu gescheit dafür. Und was hat er mir geantwortet? Victor will mir helfen. Ich darf ihn nicht daran hindern. Hast du ihm gesagt, du wolltest mir das Geld geben? Erinnerst du dich an die Hilflosigkeit in seiner Stimme damals? Mutter war gerade gestorben und er hatte jeden Halt verloren. Moment, jetzt will ich's genau wissen, Walter. Hast du ihm gesagt, ja oder nein, dass du mir... Ich will nichts beschönigen, Victor, aber ich möchte, dass du mich verstehst. Ihr alle. Ihr habt euch gegenseitig mehr gebraucht als ich euch. Er hat nie erwähnt, dass du mir das Geld geben wolltest. Ich denke, dass dir das alles sehr gelegen kam. Wenn du glaubtest, dass Papa mir so viel bedeutete, warum hätten 500 Dollar uns auseinandergebracht? Ich hätte ihn weiter unterstützt und gleichzeitig meine Studien beenden können. Du hast mir das Geld nicht gegeben, weil du es mir nicht geben wolltest. Nein, so einfach war das nicht. Ach was, wenn man jemandem helfen will, dann tut man es. Warum hast du das überhaupt zur Sprache gebracht? Hast du nicht das Bedürfnis, Dinge ausheilen zu lassen? Ja, aber nur, wenn noch irgendwas geheilt werden kann. Er hat sich ganz klar ausgedrückt, Victor. So. Er will deine Freundschaft. So, indem er mir eine Stellung anbietet und 12.000 Dollar. Was könnte ich dir denn sonst anbieten? Ja, musst du mir überhaupt was anbieten? Es klingt ja beinahe, als müsste ich gerettet werden. Ich hatte ganz einfach das Gefühl, dass es eine Arbeit ist, die dir liegt. Walter, du kannst hier nicht hereinplatzen und 28 Jahre ignorieren. Ach, was? Man muss einen Preis für alles bezahlen. Ich habe ihn bezahlt, du auch. Ja, du hast keine Frau mehr, keine Familie. Du bist in keinem guten Zustand. Kannst du das ignorieren? Ich rechne mit dem, was ist, jetzt, hier. Und wenn wir schon davon reden, dann muss ich dir sagen, dass man so etwas nicht einem Mann in Gegenwart seiner Frau sagt. Was habe ich denn gesagt? Wir brauchen nicht gerettet zu werden. Ich habe etwas getan, was getan werden musste. Und ich glaube, ich habe es gut getan. Du sagst, du hättest dich geändert. Ich merke nichts, was ich geändert haben soll. Ich gehe, Victor. Bitte, Esther, er hat gewisse Dinge gesagt, die ich nicht unwidersprochen lassen kann. Aber das ist doch unwichtig! Du scheinst nichts mehr wichtig zu nehmen. Sag mal, was willst du eigentlich, Walter? Mir sagen, dass das Ganze überflüssig war? Bitte, bitte korrigiere mich. Wolltest du das sagen? Walter, was willst du denn von mir? Ich wollte etwas tun. Ja, was denn? Helfen! Ich wollte nicht wieder eine Gelegenheit verpassen. Nicht noch einmal. Und ich muss dir sagen, wenn du es mir weiterhin unmöglich machst, dann ist es dein eigener Schaden. Ja, ja, wie schon einmal, nicht? Ach. Das wolltest du doch wohl damit sagen, nicht? Es waren ja nicht meine 500 Dollar, die dir zum Doktor fehlten. Du hättest Papa verlassen und ruhig weiter studieren können. Es ging ihm nicht schlecht. Du, und die 12 Millionen Arbeitslosen, was war das? Eine Neurose von mir? Die Salatblätter, die ich abends aus den Mülleimern des griechischen Restaurants an der Ecke herausklaubte, habe ich mir die nur eingeredet? Ich leugne es ja gar nicht. Wir haben hier Dreck gefressen, mein Herr. Ich sehe nicht ein, warum du das hier wieder zur Sprache bringst. Ging ihm nicht schlecht, sagst du. Und was ging in seinem Kopf vor? Der Mann wagte ja nicht mehr auf die Straße zu gehen. Ich hätte ihn allein lassen sollen mit deinen 5 Dollar im Monat. Entschuldige, aber Gehirnwäsche wirkt bei mir nicht. Wenn man etwas wieder gut machen will, dann kommt man nicht daher und macht andere lächerlich. Ich habe mein Leben nicht erfunden. Aber du hattest eine Verantwortung und hast dich davor gedrückt. Du kannst gehen. Ich schick dir die Hälfte zu.